Guten Abend, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Zur heutigen Politik- und Wirtschaftssendung begrüßt Sie am Mikrofon Oliver Geffers in der LOCOM Medienakademie Bonn. Beginnen werden wir heute mit einem aktuellen und vielfach diskutierten Thema: Israel im Blickpunkt des Nahen Ostens und dem Iran. Ich besuchte dazu in der Bonner Universität die Vorstellung des Buches Die Einsamkeit Israels, Zionismus, die israelische Linke und die iranische Bedrohung. Der Autor Stefan Griegert erklärte sich vor seiner Lesung bereit, mir einige Fragen zu diesem zu beantworten. Doch hören Sie doch einfach selbst. Vor mir sitzt Dr. Stefan Griegert, der heute sein Buch Die Einsamkeit Israels, Zionismus, die israelische Linke und die iranische Bedrohung vorstellen wird. Erst einmal danke, Herr Griegert, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Sie sind ein deutscher Politikwissenschaftler und Publizist, unter anderem derzeit Lehrbeauftragter am Institut für Judaistik in Wien. Das ist natürlich meine erste Frage. Wie kamen Sie eigentlich dazu, dieses Buch zu verfassen? Ja, schönen guten Tag. Die Initiative dazu ging eigentlich von dem Konkretverlag aus. Ich war im Frühjahr letzten Jahres, 2014, auf einer großen Tagung zu dem Thema Israel, das Verhältnis der deutschen Linken zu Israel, von der Zeitschrift Konkret eingeladen, unter anderem gemeinsam mit Micha Brumlik. Wir hatten vorher beide in der Zeitschrift Konkret Artikel zu dem Thema veröffentlicht, die sehr unterschiedliche Standpunkte zu diesen Fragen eingenommen haben. Und im Anschluss an diese Tagung ist der Konkret Verlag an mich herangetreten und hat mich schlicht und einfach gebeten, aus meinen bisherigen Texten ein Buchmanuskript zu erstellen. Und ich bin dem sehr gern nachgekommen, weil ich denke, das ist eine ganz gute Gelegenheit, um Gedanken, die ich auch woanders schon formuliert habe, die nochmal in komprimierter Form zusammenzulesen. Der zweite, der inhaltliche Punkt war der, dass ich mir schon sehr lange gedacht habe, dass in der deutschsprachigen Nahostdiskussion eine Menge schiefläuft. Unter anderem kann man in dieser deutschsprachigen Nahostdiskussion immer wieder die Behauptung antreffen, dass der unzweifelhaft vorhandene Antisemitismus in der arabischen und islamischen Welt ein Resultat der Staatsgründung Israels sei, also eine Folge dieser Staatsgründung. Und dagegen versuche ich in diesem Buch zu argumentieren, herauszuarbeiten, inwiefern der Antisemitismus in der arabischen und islamischen Welt kein Resultat, sondern eine der zentralen Ursachen, eine der zentralen Gründe für den Nahostkonflikt ist und diesen Konflikt auch bis heute maßgeblich mitbestimmt und strukturiert. Wie Sie gerade über den Nahostkonflikt reden, wäre es auch dazu bezüglich auch gleich die nächste Frage. Wie sehr schätzen Sie denn im Moment die momentane Bedrohungslage gegenüber Israel ein? Israel ist in einer ausgesprochen schwierigen und prekären Situation und das hat in allererster Linie, wenn auch nicht nur ausschließlich, mit der Bedrohung durch das iranische Regime zu tun. Der ganze vierte Schlussteil in meinem Buch beschäftigt sich auch genau mit dieser Frage, also mit der Bedrohung, die vom iranischen Atomwaffen- und Raketenprogramm keineswegs nur für Israel ausgeht, aber für Israel in einer ganz besonderen Art und Weise. Ich versuche dort darzustellen, welchen Charakter dieses iranische Regime eigentlich hat, denn ich denke, ohne dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft, was die Wesenszüge dieses iranischen Regimes seit 1979 bis zum heutigen Tag sind, kann man gar nicht beurteilen, wie imminent diese Bedrohung durch das iranische Regime ist. Ich gehe dann der Frage nach, ob sich, was man ja häufig als Behauptung in deutschen Medien gefunden hat, substanziell im Iran etwas geändert hat durch den neuen Präsidenten Hassan Rouhani, und ich komme zu dem Ergebnis, dass das nicht der Fall ist. Ich widerspreche also auch in diesem Punkt sozusagen der Mainstream-Einschätzung, die ja davon ausgeht, das sei ein irgendwie moderater, liberaler Hoffnungsträger. Ich versuche zu verdeutlichen in diesem Buch, dass Hassan Rouhani viel eher das freundliche Gesicht des Terrors ist, das lächelnde Gesicht des Terrors, dass sich also nichts Substanzielles im Iran geändert hat, und deswegen denke ich auch, dass diese existenzielle Bedrohung Israels durch das iranische Atomwaffen- und Raketenprogramm nach wie vor existiert, und wir müssen darüber eine Diskussion führen, wie man dem am besten begegnen kann. Ich denke, dass die aktuellen Verhandlungen, die ja stattfinden, keine Lösung für dieses Problem sein können und sein werden, und das versuche ich auch in dem Schlusskapitel meines Buches zu verdeutlichen, das den Titel trägt Verhandeln bis zur Bombe. Das heißt auch somit, Sie glauben nicht, dass zu einem Nicht-Angriffspakt zwischen Iran und Israel jemals kommen kann? So eine Vorstellung von einem Nicht-Angriffspakt würde ja zumindest einmal voraussetzen, dass das iranische Regime den Staat Israel überhaupt in irgendeiner Form anerkennen würde. Und selbst diese Bedingung ist ja nicht erfüllt und die wird auch in Zukunft nicht erfüllt werden. Alle Fraktionen des iranischen Regimes fühlen sich der Aufgabe verpflichtet, den Zionismus, der von diesen Leuten regelmäßig als Krebsgeschwür, das herausgeschnitten werden muss, bezeichnet wird, diesen Zionismus schlicht und einfach aus der Welt zu schaffen. Mit Leuten, die einem Tod und Verderben an den Hals wünschen, kann man nicht in Verhandlungen treten. Die muss man schlicht und einfach konsequent bekämpfen. Sie haben gerade das Wort bekämpfen in den Mund genommen. Was kann man denn dazu konkret tun, um diese Gefahr sozusagen abzuwenden? Dieses Problem ist ja nicht neu, sondern die israelischen Regierungen gehen seit Anfang der 90er Jahre davon aus, dass das iranische Regime an Nukleartechnologie bastelt und baut. Yitzhak Rabin, also der damalige sozialdemokratische Premierminister in Israel, war der Erste, der von seinen Geheimdiensten diese Informationen bekommen hat. Und Israel hat vollkommen zu Recht seitdem, also seit über 25 Jahren, von seinen, vor allem seinen westlichen Partnern gefordert, dass man eine scharfe ökonomische und politische Sanktionspolitik gegenüber diesem Regime betreibt. Und das halte ich auch für nach wie vor für richtig. Man muss, wenn man die heutige Situation einschätzen will, sich vor Augen führen, dass Israel mit dieser Forderung fast 20 Jahre auf taube Ohren gestoßen ist, also geradezu gegen Wände gelaufen ist und erst in den letzten paar Jahren eine vergleichsweise scharfe, wenn auch bei weitem noch nicht ausreichende Sanktionspolitik gegen das iranische Regime betrieben wurde. Nichtsdestotrotz wäre das nach wie vor richtig. Zweitens müsste man aufhören, dieses iranische Regime politisch zu hofieren. Und stattdessen, es gibt eine ganz klare Alternative dazu, stattdessen müsste man die säkulare und demokratische Opposition im Iran und auch im Exil mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Leider sind wir bereits mittlerweile sehr fortgeschritten, was dieses Problem angeht. Wir haben nicht mehr 2007 oder 2008, wo noch ein gewisser Zeitrahmen vorhanden war, sondern dieses Problem ist mittlerweile sehr drängend. Und deswegen ist es sehr verständlich, dass in Israel gezwungenerweise auch über eine militärische Option nachgedacht wird, dass Israel sich also das Recht vorbehält, notfalls von der ganzen Welt im Stich gelassen und also in diese Situation geradezu hineingedrängt, notfalls auch mit Militärschlägen zu versuchen, die Infrastruktur dieses Nuklearprogramms außer Gefecht zu setzen. Eine Infrastruktur, die erklärtermaßen ja durch die aktuell stattfindenden Verhandlungen nicht abgeschafft werden soll. Kritiker schreiben dazu in ihren Ansichten, dass sie vor allem in Bezug auf Israel ihre Haltung identisch mit der konservativen Netanyahu-Regierung sei. Was sagen Sie dazu? Das ist gerade in diesem Punkt schlicht und einfach falsch. Das ist eine falsche Darstellung auch in den deutschsprachigen Medien gewesen, dass diese Kritik an den Atomverhandlungen beispielsweise mit dem iranischen Regime nur vom aktuellen Premierminister Benjamin Netanyahu geübt würde. Ganz im Gegenteil. Die liberale Zentrumspartei Yesh Atid, also deren Vorsitzende, hat sich fast wortident zu diesem Thema geäußert. Und auch die Oppositionsführer von der Avoda, von der Sozialdemokratischen Partei, die mittlerweile in der Zionistischen Union ein Bündnis eingegangen ist, sowohl deren Fraktionsvorsitzender Ethan Kabel als auch ihr Vorsitzender Herzog, haben sich beide dahingehend geäußert, dass sie gesagt haben, sie haben viel Kritik an Netanyahu, was die Politik gegenüber den Palästinensern angeht, was seine Wirtschaftspolitik angeht, was seine Sozialpolitik angeht. Das sind sehr umstrittene Themen, ja. Aber in Bezug auf den Iran haben sie gesagt, gibt es keine Opposition und keine Regierung. In dieser Frage ist man sich einig. Alle wissen, alle maßgeblichen politischen Kräfte, von links bis rechts über Zentrum, religiöse und säkulare Kräfte wissen, dass das eine existenzielle Bedrohung für Israel ist und sie gemeinsam kritisieren die fatale, verfehlte westliche Iran-Politik. Das ist also nochmal nicht nur eine Position der aktuellen Regierung unter Benjamin Netanyahu. Jetzt gehen wir nochmal kurz ein bisschen zurück, ein paar Schritte. Wie erklären Sie sich in einfachen Worten die vielen verbreiteten Vorbehalte gegenüber dem jüdischen Staat Israel? Zwei maßgebliche Gründe. Erstens Unwissen und zweitens Antisemitismus. Das Unwissen ist sehr deutlich. Es muss auch niemand irgendwie großer Nahostexperte sein. Aber das Problem ist, dass in diesem Fall Leute, die offensichtlich nicht besonders viel Ahnung von der aktuellen Situation haben und noch weniger Ahnung von der Geschichte, also von dem geschichtlichen Hintergrund dieses Konfliktes, sich trotzdem berufen fühlen, ihre Urteile, ihre Meinungen zu diesem Konflikt abzugeben. Der zweite Punkt mit dem Antisemitismus wird, denke ich, auch sehr deutlich. Also wenn man sich Umfrageergebnisse anguckt, die sind in fast allen europäischen Ländern ziemlich erschreckend, wenn es um Positionierungen und Einstellungen gegenüber dem jüdischen Staat Israel geht. Aber gerade in Österreich und Deutschland sind die noch krasser, da fallen sie noch dramatischer aus. Also eine geradezu offene Feindschaft gegenüber dem jüdischen Staat, die sich leider in weiten Teilen der Bevölkerung artikuliert. Das muss einen insofern nicht überraschen, denn Israel erinnert natürlich alle in Österreich und Deutschland allein durch seine Existenz tagtäglich an die nationalsozialistische Vergangenheit. Man weiß, ohne dass es groß ausgesprochen werden müsste, allein dadurch, dass Israel existiert, weiß man, okay, das hat etwas mit dem Holocaust zu tun. Israel ist die tagtägliche Erinnerung an Auschwitz, an Treblinka, an Majdanek und an Dachau. Und natürlich will man nicht besonders gerne in dieser Art und Weise in Österreich und Deutschland daran erinnert werden. Wenn man sich anguckt, wie über Israel geredet wird, sieht man haufenweise Beispiele für die sogenannten 3Ds. Da geht es um Delegitimierung Israels, um eine Dämonisierung Israels und um die Anwendung von doppelten Standards. Und selbst nach einer, wenn auch mittlerweile nicht mehr vertretenen EU-Arbeitsdefinition, handelt es sich bei diesen Fällen, ja, bei doppelten Standards, bei Dämonisierung, bei Delegitimierung, um Formen von modernen Antisemitismus. Nochmal kurz zurück zu dem Nichtwissen, was sich dort darstellt. Ich erwähne in der Einleitung von meinem Buch, weise ich darauf hin, dass es wirklich bezeichnend für die deutschsprachige Nahostdiskussion ist, dass von Benny Morris, einem der wichtigsten israelischen Historiker, der sehr kritisch ist gegen gewissen Entwicklungen und der auch die historische Entstehung, das Problem der palästinensischen Flüchtlinge sehr kritisch betrachtet hat, ja, aber immer versucht hat, sehr objektiv als Historiker das gut aufzuarbeiten, kein einziges Buch von diesem ausgesprochen wichtigen Historiker liegt in deutscher Sprache vor. Gleichzeitig werden so gut wie alle Publikationen von dezidiert antizionistischen israelischen Politikwissenschaftlern und Historikern, von denen werden fast alle Bücher ins Deutsche übersetzt. Und da sieht man also ein Missverhältnis. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass diese Bücher auf Deutsch erscheinen und man soll die auch lesen und man soll sich auch mit der Kritik dieser Leute auseinandersetzen. Nur ist es halt ein großes Ungleichgewicht, wenn sozusagen die Standardwerke, ja, der israelischen Geschichtswissenschaft zu diesen Themen nicht in deutscher Sprache vorliegen. Da kommen wir jetzt nochmal zur allerletzten Frage dann. Auch in Bonn kommt es immer wieder zu den Übergriffen auf Jüdinnen und Juden. Was können dann die Bonner Bürgerinnen und Bürger eigentlich dagegen tun, um gegen dieses anzugehen? Antisemitismus muss man bekämpfen. Und zwar by any means necessary. Ich will das lieber allgemeiner beantworten. Wo es irgendwie möglich ist, muss man selbst Antisemiten und Antisemitinnen quasi zur Selbstkritik anstiften. Also man sollte auch diese Leute nicht aufgeben in gewisser Weise. Wo es irgendwie geht, müsste man dafür sorgen, dass gesellschaftliche Verhältnisse existieren, wo die Menschen sowas wie politische Urteilskraft entwickeln können, Mündigkeit, Fähigkeit zur Selbstreflexion. Denn das sind durchaus Barrieren, die Menschen davon abhalten können, dass sie permanent in diese antisemitischen Projektionen verfallen. Man muss sich aber über die Grenzen der Aufklärung bewusst sein. Man weiß leider aus leidvoller Erfahrung, dass das sehr häufig nicht funktioniert, gerade bei Leuten, die wirklich ein antisemitisches Weltbild haben. Und diesen Leuten gegenüber geht es schlicht und einfach, wenn es denn sein muss, auch mit Gewaltmitteln, sie daran zu hindern, dass sie die mörderische Ideologie, die sie in ihren Köpfen tragen, auch in die Tat umsetzen können. Und das gilt aber nicht nur für Bonn, Europa und Deutschland, sondern das gilt genauso im Nahen Osten. Mit diesen abschließenden Worten bedanke ich mich dann bei Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen einen guten Vortrag. Dankeschön, vielen Dank.